gemacht. Jeden einzelnen Teil von dir, den hast du selber geformt. Ja, drum leb dein Leben und zeig der Welt, dass du am Steuer sitzt, aber steh zu deinem Wort. Gibt kein richtig und kein falsch, wie es kommt, so ist es halt. Damals warst du jung und vielleicht ja auch ein bisschen dumm, aber heute lernst du draus. Nur nach vorne schauen, bau deine Geschichte weiter aus. Ja, dafür braucht es Mut. Es ist die Summe der Entscheidungen, sie machen dich zu einem Unikat, was dich ausmacht. Steuer sitzt, aber steh zu deinem Wort. Wie es kommt, so ist es gut. Du brauchst nur ein bisschen Mut. Und wenn's ne bessere Route gibt, folg deinem Herz, weil es dich liebt. Und sing und tanz, deine Sorgen endlich los, was dich ausmacht. Jeden einzelnen Teil von dir, den hast du selber geformt. Ja, drum leb dein Leben und zeig der Welt, dass du am Steuer sitzt. Aber steh zu deinem Wort, Wort, Wort, schau dich an. Liegst du links, der Progression, das Gute ist oder schlecht, das ist am Ende ganz egal. Und darum steht vor deinem, find dich neu, leg die Geschichten, die du trägst. Setz mich rum und nimm mal leise sein. Starte deine Reise, aber starte deine Wörter.